Good morning, people. Guten Morgen, Leute. So, first step is you have to actually see it. You have to perceive it. Der erste Schritt also ist, du musst es sehen, es wahrnehmen. So, look at this. Schau das an. 1 John 5:20. 1. Johannes 5:20. And we know. Wir wissen. We perceive. Wir nehmen wahr. That the Son of God has come and has given us an understanding. Dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Now, this word of understanding is the word that is the Greek word dianoia. Dieses Wort Verständnis ist das griechische Wort dianoia. Here is what dianoia actually means. Dianoia bedeutet folgendes. It is an understanding as the result of thinking it through, like meditation or reflection. Ein Verständnis, das dadurch entstanden ist, weil man darüber nachdenkt, darüber meditiert und darüber reflektiert. So, look at the beautiful progression. Schau diese schöne Entwicklung. Do you know, this was my journey with accessing heaven. Weißt du, dies war meine Reise, den Himmel zu betreten. Exactly this journey. Genau dieser Weg. First of all, I had this perception. Als erstes hatte ich diese Erkenntnis. Hang on a minute. Warte mal. I'm seated in heavenly places with Christ Jesus. Ich sitze in himmlischen Örten mit Jesus. If this is true, then I have to have access to heaven whenever I want to. Wenn dies wahr ist, dann muss ich Zugang zum Himmel haben, wann immer ich will. Hang on a minute. Warte mal. Jesus has gone through the veil. Jesus musste durch den Vorhang gehen. Hebrews. Hebräer. And then we have now access to go behind the veil. Yep. That's heaven. Und wir haben nicht den Zugang, hinter den Vorhang zu gehen. Das ist der Himmel. Hang on a minute. Warte mal. Colossians is telling me to engage with heaven. Kolosse erzählt mir, mich auf den Himmel einzulassen. So I begin to have a perception that heaven is accessible for me. So fange ich an wahrzunehmen, dass der Himmel für mich zugänglich ist. But this never gave me any experience. Jedoch gab mir dies nie Erfahrungen. And so sad that so many Christians quit there. Es ist so traurig, dass die meisten Christen an diesem Punkt aufgeben. They think that from more studying they will come to experience, which is actually not the truth. Sie denken, dass wenn sie mehr studieren, die Erfahrung kommt, was nicht stimmt. You study to have a perception. That's the only reason. Du studierst, um ein Verständnis zu haben. Das ist der einzige Grund. Once you have through studying of the Word of God come to a perception that this is actually what can be. Wenn du dann durch das Studieren des Wortes Gottes wahrgenommen hast, dass dies tatsächlich sein kann, then you have to come to the place where you get an understanding. Dann musst du an einen Punkt kommen, dies zu verstehen. And this kind of understanding is the result of reflecting, meditating, thinking it through. Und diese Art von Verständnis ist das Resultat von meditieren, reflektieren und es durchzudenken. It is so sad that Christians don't spend more time in true reflection, true meditation. Es ist so traurig, dass Christen nicht mehr Zeit mit echter Meditation, mit wahrer Reflexion verbringen. But on the other hand, I can understand it. Aber auf der anderen Seite kann ich es verstehen. Because when the Lord began to teach me this, denn als der Herr anfing, mir das zu lehren, I remember my own struggle that I had to fight. Ich erinnere mich an meinen eigenen Kampf, den ich ausfechten musste. And I tell you why. Und ich sage dir, warum. Because if you spend 2 hours sitting in your chair just reflecting and meditating, denn wenn du 2 Stunden nur mit Meditieren und Reflektieren in deinem Stuhl verbringst, your religious mind is telling you that you've wasted 2 hours. Dann sagt dir dein religiöser Verstand, dass du 2 Stunden vergeudet hast. Your religious mind is telling you you should have spent 2 hours talking to God, convincing him to give you a lot of things. Dein religiöser Verstand sagt dir, dass du 2 Stunden mit Gott sprechen musst, um ihn zu überzeugen, dir viele Dinge zu geben. And I remember this has been one of my greatest struggles. Ich erinnere mich, dass dies einer meiner größten Kämpfe war. Until the Lord said to me, Reinhard, I delight in your meditations. Bis der Herr zu mir sagte, Reinhard, ich bin beglückt über deine Meditationen. I thought, I'm sitting in my chair for hours just letting my mind go, letting my imagination go and the Lord delights in this. Ich dachte, da sitze ich während Stunden in meinem Stuhl und lasse meinen Gedanken und meine Vorstellung freien Lauf und der Herr erfreut sich darüber. Yes, he does. Ja, er tut es. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because God wants you to have experience and this is the journey to experience. Weil Gott will, dass du Erlebnisse hast und dies ist der Weg, Erfahrungen zu haben. I give you a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. those who believe in me will do the works that I do and greater ones because I go to the Father. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. So I began to study. Ich fing an zu studieren. And through my studying I came to the perception that God wants me to walk in the supernatural. Und während meines Studiums kam ich zur Erkenntnis, dass Gott will, dass ich im Übernatürlichen lebe. So as I began to walk in this perception, und als ich anfing, in dieser Erkenntnis zu gehen, the danger is to study and study and study and study until you can study no more. Besteht die Gefahr, zu studieren, zu studieren, zu studieren, bis du nicht mehr studieren kannst. But you know, even Ecclesiastes tells us. Weißt du, sogar der Prediger erzählt uns. I don't know where. I think it's maybe chapter 12, verse 12. Ich weiß nicht wo. Vielleicht ist es Kapitel 12, Vers 12. Daniel's gonna check if this is right. Daniel wird es nachschauen. But Ecclesiastes tells us that for much studying, we are just going to become weary. It's going to get us tired. Prediger sagt uns, dass wir von vielen Studieren müde werden. Wir ermüden. Is it 12, verse 12? Ist es 12, Vers 12? Go ahead and read, please. Prediger 12, Vers 12. Und viel Studieren ermüdet den Leib. If you study so much, you just wear your body out, you're exhausted. Wenn du so viel studierst, wirst du ermatten, erschöpft sein. Listen, I do believe in studying and I love to study the Word of God. Hör zu, ich glaube an das Studieren und ich liebe es, das Wort Gottes zu studieren. But once you have perceived a certain truth in the Word of God, you now have to meditate on it. Aber sobald du eine gewisse Wahrheit in der Bibel erkannt hast, musst du nun darüber meditieren. Without reflecting on it and meditating to make it one in your heart, the experience will never happen. Wenn du nicht darüber reflektierst und meditierst, damit es eins in deinem Herzen wird, wird die Erfahrung nie stattfinden. We have perceived that the Son of God has come and he has given us an understanding through reflection and meditation. Wir haben erkannt, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat durch Meditation und Reflexion. That's how it would be translated properly. Das wäre die korrekte Übersetzung. Tomorrow we are going to go to the third. Morgen werden wir das dritte anschauen. See you. Sehe dich!